Wie aber beenden? Womit beenden? Davon hatte er keine Vorstellung und wollte auch nicht daran denken. Er verscheuchte den Gedanken, der ihn quälte. Bloß eins fühlte und wusste er, dass alles sich ändern müsse, so oder so, gleich viel wie. Er wiederholte es mit einer verzweifelten, starren Selbstgewissheit und Entschlossenheit. Nach seiner Gewohnheit ging er wieder in Richtung Heumarkt. Kurz vor dem Heumarkt stand auf der Straße vor einem kleinen Laden ein junger, schwarzhaariger Mann mit einem Leierkasten und spielte ein rührseliges Stück. Er begleitete ein 15-jähriges Mädchen, das vor ihm auf dem Trottoir stand und wie ein Fräulein gekleidet war, in einer Krinoline, dazu Mantille, Handschuhe und ein Strohhut mit einer modefarbenen Feder. Alles war alt und abgetragen. Sie sang in Erwartung einer Kupfermünze eine Romanze mit tremulierender, aber nicht unangenehmer und kräftiger Stimme. Raskolnikow blieb neben ein paar anderen Zuhörern stehen, hörte zu, nahm ein 5-Kopeken-Stück und legte es in die Hand des jungen Mädchens. Sie brach bei der höchsten und rührseligsten Note ab, rief dem Leiermann zu »Schluss!« und beide wanderten weiter zum nächsten Laden. »Haben Sie Straßengesang gern?« wandte sich Raskolnikow plötzlich an einen nicht mehr jungen Herrn, der neben ihm stand und das Aussehen eines müßigen Spaziergängers hatte. Dieser blickte ihn erschrocken und verwundert an. »Ich höre ihn gern«, fuhr Raskolnikow fort, mit einem Ausdruck, als rede er gar nicht über Straßengesang. »Ich liebe es, wenn zu einer Leierkastenmelodie gesungen wird an einem kalten, dunklen und feuchten Herbstabend. Unbedingt an einem feuchten, wenn alle Vorübergehenden blassgrüne und kranke Gesichter haben. Oder noch besser, wenn ein nasser Schnee kerzengerade ohne Wind niederfällt, wissen Sie, und die Gaslaternen hindurchschimmern.« »Ich weiß nicht. Entschuldigen Sie«, murmelte der Herr, betroffen über die Worte und das sonderbare Aussehen Raskolnikows. Und er ging auf die andere Seite der Straße hinüber. Raskolnikow schritt weiter und kam zu jener Ecke des Heumarktes, wo der Kleinbürger und seine Frau, die sich damals mit Lisaveta unterhalten hatten, ihren Handel trieben. Aber sie waren jetzt nicht da.